Aha, yeah, okay, ey. Du kannst jetzt gehen, ich bin sowieso der Boss und deine Jungs haben die Hosen voll mit Fotze. Und du bist behindert, Kid, ich schlage dich kaputt und es liegt Nuttenfleisch auf mehreren Etagen wie im Puff, Bitch. Du hast keinen Punch in deinem Text und schreibst im ICQ, er fickt mich diesmal nicht ganz so heftig, Schnauze. Ich hab dich einmal gefickt und fick dich immer wieder, als wären wir verheiratet, Bitch. Und ich fress deine Shorts nicht, doch zum Kaffeeklatsch trinkst du meine Pisse, weil ich sage, es ist Apfelsaft, ein Uppercut. Du machst vierfachen Salto, noch ein Punch und dein Kopf sieht von der Seite aus wie ein Halbmond. Ey, du sprichst dir von Pump ganz wie 50 und Young Buck. Mir scheißegal, Kid, ich geb dir Dritte wie Thunder. Und reicht das noch nicht, geh ich kurz meinen Waffendealer fragen. Und schon kratzt aus die Kurve, so wie Plattenspielernadeln, du willst schießen? Okay, ich komm im silbernen Benz und du schießt Picks, um in dein Zimmer Gangsterbilder zu hängen. Und wo du schon dabei bist, dope Style zum Flow zu breiten, Digga, du und ich kennen hier ab, was gemeinsam und zwar scheiße.